Hürde. Hallo? Ist der Mark Munoz on the phone? Mark Munoz? Yes? No, but who is this? I know Mark Munoz, but who is this? This is Ricky calling. Ricky? Yes. Do you know someone named Ricky? One moment here. Hello? Hi, who Mark. Here's Ricky. Mark? Ricky, my cousin Ricky? Yes, your cousin. What's up, man? Oh, I'm doing okay. How did you get my son's number? I search on Google. You Googled and came across my son Joe's phone number to get... Yeah. What's the haps, buddy? What part of Google did it have his number on? Yes, Google knows everything. Oh well, how are you doing? It is weird. <I'm sorry. laughs> Let me give you my cell number because this is my son's number. Oh, okay. How you prepare for Saturday? Are you in shape right now? In my way? Are you in shape right now for Saturday? Your big fight against Gegard. You talk about UFC or the Filipino wrecking machine? Yes. yeah, I'm up for it. Okay, and when do you come to Berlin? When do I come to Berlin? Yes. I don't know, I guess this coming weekend. Yes, this coming weekend, and your opponent is Gegard Mousasi, the Armenian assassin. They call him the Armenian assassin. But I think you win your fight. I'm very confident. I hope so. Yes. Hey, Mark, we appreciate your call, or you appreciate my call, and I hope we see us in Berlin. Okay. Have a good one, buddy. Okay. Bye. Bye. Hallo, Chris. Hallo, Ricky. You Ricky? Hey, Mark, you are now out of the show, okay? Thanks. I'm out of the show. Yeah. Bye. Okay, Chris, herzlich willkommen zur dritten Sendung. Für dich die vierte am heutigen Montag. Ja. Wir mussten ein bisschen, ja, einiges ändern. Eigentlich war die Sendung für Dienstag geplant, aber du wirst ja Jan Böhmermann auf den Sack gehen. Ich werde ihn betreuen morgen um 20.15 Uhr im Apollo-Kino in Hannover. Oh, wer noch vorbeikommen möchte, gibt es ja da eigentlich noch mehr Karten als für die UFC, oder? Ich glaube, es wird auf jeden Fall voller sein als bei der UFC. Auf jeden Fall, sag ich mal, enger wahrscheinlich, oder? Mhm. Enger bestuhlt, ja. Oh, das war ja also ein Event am Samstag, du, das kann ich dir sagen. Ja, the big payoff comes really to the end. Ja, ich muss sagen, ich war ja völlig besoffen. Als wir mit der Pay-Per-View-Ausgabe fertig waren, ging's eigentlich, dann hatte ich noch ungefähr so, ja, so ein Drittel voll Champagner in der Flasche und die habe ich mir dann in Rekordzeit reingedonnert. Mhm. So, dass ich zeitweise wirklich Probleme hatte, aufs Sofa zu kommen und die Fight Pass Prelims zu gucken. Ist kein Scheiß, ich bin einmal volle Lotte gegen den Türstock gerannt. Mhm. Einfach, habe ich einfach nicht mehr gepasst bekommen. Und dann habe ich mich aufs Sofa geworfen, habe die Fight Pass Prelims angeguckt und dann habe ich gedacht, na, guckst du die Prelims auch noch an, dann bin ich direkt weggepennt. Ja. Bin ich aufgewacht am nächsten Morgen und hatte einen tierischen Ballen, also so richtig. Was habe ich dann gemacht, Chris? Aufgestochen? Nee, habe ich mir die Prelims angeguckt. Habe ich einen Deal gemacht mit meiner Frau, habe gesagt, pass auf, ich gucke mir jetzt die Prelims an und dafür kümmere ich mich ab 12 Uhr ganztägig ums Kind. Mhm. Das war ein guter Deal, denn die hat dann gesagt, du hast ja wohl ein Rad ab. Und dann sind wir zur Wahl gegangen um 8 und beim Bäcker haben wir uns dann hingesetzt und haben zu dritt gemeinsam gefrühstückt. Haben uns ein Frühstück gegönnt. Meine Frau hat sich ein französisches Frühstück bestellt, ich ein klassisches und das Kind wollte eine Brezel. Was ist ein klassisches Frühstück? Naja, ein ganz normales Brötchen mit Marmelade und Butter. Ich wollte keine Wurst. Sonntag esse ich nie Wurst. dann habe ich mir das Brötchen bestrichen und einen Kaffee getrunken und dann sind wir nach Hause gelatscht. Und dann habe ich mir die Prelims angeguckt und Teile der Maincard. Und danach bin ich wieder mal in den Zoo gegangen. Du weißt, das ist eine kleine Leidenschaft von mir. Ich habe ja auch eine Dauerkarte für einen Zoo. Mhm. Und Season Pass. I got the Season Pass. Apropos, wie fandest du eigentlich meine Interviewleistung mit Marc Munoz? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Großartig, oder? Ich weiß halt einfach, wie man solche Superstars anspricht. Zur Not musst du immer sagen, I got your number from Facebook. Ist ja alles völlig in Ordnung gewesen. Google ist ja Helper in the Not. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, im Zoo... Hat ja auch Marius Müller-Westernhagen in den 90ern schon gesungen, ne? Marius Muster-Westernhagen. Ich habe heute schon 30 Millionen Sendungen gemacht, ich kann nicht mehr. Mario Mustermann-Westernhagen. Schön. Nein, auf was ich hinaus wollte ist, ich finde, im Zoo hast du den perfekten Querschnitt durch die Gesellschaft. Also was ich da wieder erlebt habe, da kannst du dir nicht vorstellen. Zuerst kam Rihanna, also eine Dunkelhäutige, die wirklich diese Rihanna-Frisur hatte und sich aber auch fast schon so lassiv gekleidet hat. Mhm. Was mich erstmal so ein bisschen nervös gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hast du halt so das Übliche, diese lauten Menschen, dann diese ganz dicken Kinder, die tierischen Nerven. Und dann kam ich bei einem Spielplatz an und dann habe ich, also es gibt so eine Kategorie Menschen, die sehr gut verdienen und denen gelingt es, wirklich nur sich mit Sachen zu kleiden, die sie unsympathisch machen. Und so, dann haben die so eine, meistens sind sie blond und haben dann so eine Föhnfrisur und rennen die ganze Zeit mit irgendwelchen Apple-Devices rum. Mhm. Und der hatte die ganze Zeit sein iPad Mini in der Hand und hat die ganze Zeit mit diesem scheiß iPad Mini auf dem Spielplatz gefilmt. Alles! Das Kind hat's auf die Fresse gehauen und mit dem iPad Mini draufgehalten. Ja. Und dann halt diese Polohemden. Gegen Polohemden habe ich nichts einzuwenden per se. Es war aber natürlich ein rosa oder lachsfarbenes, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Und es war nicht eins mit so einem kleinen Pferd drauf, sondern mit so einem riesigen Pferd, was auch nicht unbedingt für diesen Menschen spricht. Und er war einfach wahnsinnig unsympathisch. Ja, es ging dann noch weiter. Dann gibt's die Leute, kennst du die Leute, die im Zoo die Tiere versuchen zu erschrecken? Nee. Das sind richtige Sympathen. Die stehen dann so vorm Affengehege und machen immer buh, buh, hä, buh. Ja, da denkt sich wahrscheinlich so ein Affe auch, ob hier das Spiel gerade umgedreht wurde. Ja, Wesen mit dem minderen Intellekt jetzt... Interessanterweise war es exakt so. Also der Affe stand da und hat sich praktisch diese bekloppte Frau angeguckt. Ja, ja, eine Frau war es auch noch. Es war eine Frau und es kamen immer mehr Menschen dazu. Und ich saß mit meinem Kind auf der Bank und habe das Ganze beobachtet und wusste zeitweise wirklich nicht, wer jetzt beobachtet wird. Entweder die Frau oder der Affe. Ja? Mir wurde es erst klar, dass es wirklich der Affe ist, der beobachtet wurde, als der sich umgedreht hat und so einen komischen, so, die haben immer so komische... Hintern, sage ich einfach mal. Ja, oh ja. Pürzel. So. Und das war dann auch nochmal so ein Lacher für alle, die im Zoo waren. Und mein tollstes Erlebnis jetzt im Zoo, also erstmal muss ich jedem empfehlen, solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch mal so ein Zoo-Season Pass zu holen, macht das ruhig und geht immer eine Stunde, bevor der Zoo zumacht, hin. Das war so toll. Es war kaum eine Menschenseele vor Ort. Wir konnten eigentlich überall alleine rumstehen oder alleine auf dem Spielplatz sein. Keiner ging uns auf den Sack. Es war hervorragend. Aber mein Geisteserlebnis war wirklich, als wir bei den Flusspferden waren. Da sind wir rein und die sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ja relativ groß. Und mich hat es ein bisschen gewundert. Naja, sind schon groß, relativ nicht mehr. Ja, pass mal auf. Mich hat es aber gewundert, dass so ein Flusspferd im Zoo, also es waren sogar zwei, die in der Box gehalten wurden, wenn die, also beide, sich versuchen gleichzeitig umzudrehen. Stecken die fest. Also das, dann kannst du vergessen. Also das ist so ein kleines Gehege gewesen oder kleine Box gewesen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so einem Riesentier... Bei uns sind diese Nilpferde, die haben so ein Landstück über zwei Etagen und da kannst du dann so eine Treppe runtergehen und dann bist du... Mit dem Aufzug hochfahren. Nee, dann kannst du sehen, wo die langtauchen. Oh, das ist natürlich, muss man mal sauber machen. muss man sauber machen, dann schwimmt oft so ein Kackeklumpen rum, aber das ist interessant, wie graziös so ein riesiges Viech da rumbrettert im Wasser. Ja, du hast ja mich mit 120 Kilo in Mallorca noch nicht gesehen. Was meinst du, wie graziös das war? Beim New Yorker? Beim New Yorker, ja. Pisse, da bin ich in der Pissepfütze davor getaucht. Nee, pass mal auf, ich muss das jetzt kurz ausführen. Ja. Also auch bei uns haben diese Flusspferde den Kopf unter Wasser gehabt und sind da so rumgetaucht, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und auf einmal kommt ein so ein Flusspferd hoch, streckt den Arsch raus und die haben ja hinten nur so einen kurzen Schwanz. Und dann rotiert der wie so ein Helikopterblatt und der fängt an zu scheißen und verspritzt die ganze Scheiße in dem ganzen Gehege. Und da habe ich mir gedacht, so ein Dreckschwein, habe ich mir gedacht, und bin erstmal einen Schritt zurückgegangen. Ja, ja, natürlich. Es war wirklich so. Ja. Der hat, Chris, googles Nilpferd-Scheiße oder weiß der Kuckuck, was man da googeln muss. Die haben hinten so einen Verstäuber letzten Endes. Das sind ja graziöse Tiere. Das sind praktisch, in der Natur sind die, der natürliche Dünger sind die letzten Endes. Also die düngen die ganzen Felder. Im Endeffekt kannst du dir 18 Flusspferde holen und die nebeneinander übers Feld schicken. Die düngen dir komplettes Feld. Einfach mit ihrem Ding, Auswurfding dahinten. Wenn der Dünnpfiff hat, ist es wie eine Sprenkelanlage. Das ist wirklich super. Das war mein schönstes Erlebnis im Zoo. Und ganz kurz noch was zu den Scheiben. Ich muss noch ganz kurz was zu den Scheiben sagen. Bei uns im Zoo, in der Wilhelma, hat man es gänzlich aufgegeben, diese Scheiben zu reinigen. Also, völlig. Dieser Zoo ist aber auch unfassbar nicht so spektakulär. Die sind grün! Du sitzt dann so vor so einer Scheibe und die sind original grün. Selbst die nicht unter Wasser sind, die Scheiben. Selbst durch die kann man nicht mehr durchgucken. Was? Ja, das ist total versifft. Das ist eine Schweinerei. Habe ich aber auch, dann im Endeffekt, ja, war mir egal. So, was wolltest du wegen der Dauerkarte? Mit den Dauerkarten. Und zwar war es ja immer Usus, so im Bekanntenkreis, dass man ein Kind hat, dann hat man immer eine Dauerkarte für den Zoo gehabt. Und dann hat man natürlich seine Dauerkarte immer den Großeltern mitgegeben oder sonst irgendwem, die mit dem Kind dann dahin gegangen sind, ne? Ja. Das geht bei uns nicht mehr, denn du musst jetzt, deine Dauerkarte ist jetzt mit deinem Gesicht verifiziert. Du musst jetzt, wenn du mit deiner Dauerkarte in den Zoo gehst, musst du in so ein silbernes Ding gucken und dann wird es erstmal abgecheckt, ob du das auch bist. Das finde ich eine Frechheit. Ja, also bei uns ist es auch so, dass ein Name draufsteht. Und du musst eigentlich einen Ausweis noch zusätzlich dabei haben. Ja, aber jetzt, ja, gut. Ja. Ich habe dir übrigens gerade ein Bild von unseren Hippos aus dem Zoo geschickt. Ja, habe ich gleich direkt wieder ins Internet gestellt. Was? Ja, klar. Du weißt ja, wie ich bin. Ich bin, Internet. Du bist Internet. Ja, ich bin's Internet. Ja, Chris, UFC 173 in the books. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, der Main Event war toll, den Rest, den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Du hast ja auch schon gesagt, du bist nicht ganz so drauf abgegangen auf die ganze Geschichte. Ich fand auch das Co-Main Event höchst interessant. Nicht spannend, aber interessant. Der Pocho hat übrigens gerade im Chat gepostet, dass es offensichtlich ein Beweisvideo gibt von dieser Scheiße-Verspritzung da. Also das muss man sich da mal selber zusammen googeln. Ja, was man natürlich sagen muss, dass Daniel Cormiers Performance gegen Dan Henderson, die war natürlich stark, aber das macht ja nichts, weil sie war letzten Endes doch langweilig. Also ja, aber ich denke mir dann immer, okay, das, was du da zeigst, gegen einen 43-jährigen Hendo, das ist natürlich klar, dass das nicht unbedingt jetzt der größte Measuring Stick ist, den Daniel Cormier da vorgesetzt bekommen kann. Aber reicht das, um Johnny Bones in Trouble zu bringen? Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Für mich war das eigentlich nur so ein vorbereitender Kampf für Johnny Bones Jones dann mal in der Zukunft. Reicht dieses unfassbare, dominante Wrestling von DC aus, John Jones zu besiegen? Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht und ich bin zu keinem Schluss gekommen, weil ich am Ende dann des Tages doch dachte, Hendo war zu schwach. Also man muss natürlich dazu sagen, dass John Jones auch ein guter Wrestler ist, das mal vorneweg. Allerdings ja. Dan Henderson auch ohne Zweifel ein starker Wrestler. Vielleicht setzt der schon lange nicht mehr auf die Wrestling-Qualitäten, die er mal hatte, weil er eigentlich alles nur in seine Rechte legt und darauf im Endeffekt hofft, dass er die irgendwie landen kann. So wirkt für mich jedenfalls der Kampfstil von Dan Henderson. Das ist natürlich genau die Frage. Kann Daniel Cormier John Jones derartig in Verlegenheit bringen? Tja, da würde ich aber fast sagen, müssen wir mal drauf ankommen lassen, weil es, also ich habe halt so einen starken Wrestler noch nie gegen John Jones gesehen. Mhm. So. Und was wir jetzt aber schon wieder machen, ist Alexander Gustafsson so ein bisschen als Wertigkeit absagen. Ja, gewinnt er sowieso jetzt. So, also wir haben ja auch schon mal drüber geredet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass John Jones wahrscheinlich nicht dieselben Fehler machen wird wie im ersten Kampf gegen Alexander Gustafsson. Andererseits wird vielleicht auch Gustafsson sich weiterentwickeln und nicht die gleichen Fehler gegen John Jones machen. Das bedeutet, es ist noch gar nicht so sicher, dass John Jones auf Daniel Cormier treffen wird. Irgendwann mit Sicherheit, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass der nächste Titelkampf oder der nächste Kampf von Daniel Cormier automatisch ein Titelkampf ist. Das ist noch nicht sicher. Da müssen wir erstmal. War da nicht irgendwas, dass DC jetzt gesagt hat, ich sitze das jetzt aus? Ist richtig. Aber er hat auch gesagt, sollte jetzt zum Beispiel Gustafsson das Ding gewinnen und es gibt sofort ein Rematch oder es gibt andere Gründe, warum es sofort ein drittes Match zwischen den beiden gibt, dann würde er auch nochmal gegen jemand anders antreten. Mehr oder weniger hat er gemeint, ist scheißegal, er hat für niemanden Angst, er besiegte sowieso alle. Rashad Evans, Glover Teixeira oder sowas. Rashad Evans, hat er gesagt, wäre ein sehr, sehr schwerer Gegner für ihn. Das ist für ihn aus seiner Sicht härteste Contender im Light Heavyweight. Vor John Jones. Sagt er, aber du hast nicht vergessen, was er auch immer sagt, er geht, glaube ich, davon aus, dass er mit seinen Wrestling-Skills gegen John Jones besser zurechtkommt als gegen Rashad Evans. Ja, dieses Styles makes fight hört man da ganz oft und da ist ja auch was dran. Aber das wird sich, ja, letzten Endes wird sich's dann, denke ich mal, zeigen, weil ich glaube schon, dass Rashad Evans gegen Daniel Cormier ein Match sein wird, was wir auch nochmal sehen werden. Hoffe ich jedenfalls. Was man ganz kurz vielleicht mal einschieben muss hier, es gab dann am Sonntag einige Meldungen, dass John Jones gegen Alexander Gustafsson für UFC 179 in Las Vegas dingfest sei, 30.8. Das ist der Termin, sagt Dana White, den sie anpeilen, aber bislang hat für diesen Termin nur Alexander Gustafsson einen Vertrag unterschrieben. Die haben jetzt irgendwie die Contracts erneuert von beiden und bei John Jones sind sie noch dabei. Und Dana White hat gesagt, es kann sich immer noch alles ändern, das ist noch nicht dingfest, das ist nur der Termin, der angepeilt wird seitens der UFC. Also aber es wird also nicht in Schweden stattfinden. Das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, auch wenn viele Seiten mittlerweile verkünden, dass es 100% geklärt sei, aber es ist es nicht. Also jedenfalls sagt das Dana White. Es gibt noch kein offizielles Announcement für UFC 179 in Las Vegas, dass da Gustafsson gegen John Jones 2 stattfindet. Aber es sieht danach aus, dass es da stattfinden wird. Aber ich hoffe immer noch. Ich hoffe immer noch. Erst wenn das irgendwo auf UFC.com steht, dass es nicht in Schweden ist, erst dann gebe ich meine Hoffnung auf. Bis dato hoffe ich einfach weiter, dass John Jones irgendwie sagt, nee Leute, also ich möchte unbedingt mal nachts um 4 in Schweden vor 60.000 Schweden kämpfen. Das muss man doch wollen als Kämpfer, oder nicht? Ja, selbstverständlich, wo muss man das wollen? Das ist natürlich. Doch gruselig sein. Wenn du da reinkommst, the champ is here. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie er da reingewackelt kommt. Ja, kann er seine Show abziehen, alle buhen ihn aus, er ist ja sowieso jetzt der Böse. Und dann kommt jetzt Alexander Gustafsson. Ist er jetzt doch der Böse? Was? Ist er jetzt doch der Böse? Ich habe die Woche mal ein Video veröffentlicht. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe eins vertwittert. Ich habe gar keins veröffentlicht. Da siehst du John Jones, wie er so dieses Engelchen links, Teufelchen rechts Spielchen macht. Also, du siehst halt so, wie er dann mit so einer Sonnenbrille und mit einem Vollbart da sitzt und das ist der Bad Guy und dann siehst du halt so, wie er so nett und freundlich ist als Good Guy. Ist wieder sehr, sehr cool gemacht von ihm. Ach, ich mag John Jones wirklich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch, der ist großartig. Ich frag mich nur, warum der nicht so ankommt allgemein, weil eigentlich ist doch das toll, wenn jemand so ist. Ja, natürlich. Also das verstehe ich immer nicht, dass da die... Das ist genau wie Cristiano Ronaldo, verstehe ich auch nicht, dass der nicht... Ah, da verstehe ich schon wieder, ja, und stimmt. Der Impact. Ja, stimmt, das ist eigentlich... Stimmt, der ist mir ja auch nicht so sympathisch, Cristiano Ronaldo. Ja, ist aber auch nicht viel anders als John Jones. Ja, gebe ich dir recht, aber vielleicht, weil... kann ich nicht begründen. Also es ist interessant, also ich finde Cristiano Ronaldo schon auch faszinierend, aber er ist mir sehr unsympathisch. Und John Jones finde ich faszinierend und er ist mir sehr sympathisch, aber du hast absolut recht, im Endeffekt. Was heißt sympathisch? Du findest ihn, glaube ich, cool, oder? Cool, und der ist mir auch sympathisch, so, wenn ich von ihm Interviews höre oder bei der was war das? War das eine Pressekonferenz oder ein Conference Call? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mag den immer. Ich finde ihn immer gut, ja. Hat immer geile Sprüche drauf und so. Also das ist ein Typ, den mag ich eigentlich. Wundert mich, dass der so schlecht ankommt. Ist eigentlich eine Frechheit. Mhm. Könnte man da mal was machen gegen? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Das wird schon, glaube ich, irgendwann kommen. Obwohl, naja, doch. Ich überlege gerade, dieses Event jetzt, 173, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Wir haben, glaube ich, in der Fight-Ausgabe das schon mal angesprochen, ob ein so ein Kampf wirklich ausreichend ist, um so einen ja, doch etwas höheren Pay-Per-View-Preis zu rechtfertigen. Mhm. Ich meine, unsere These war, dass ein so ein großartiger Fight wie das Main Event ein ganzes Event gut macht. Über den Preis haben wir nicht gesprochen. Nee, ich habe es jetzt einfach mal so mit reingeworfen, weil das sind ja alles Aspekte, die mit reinspielen. Also, weißt du, wenn es eine Fight Pass Card ist, finde ich es nicht so schlimm, weil da zahle ich halt meinen monatlichen Obolus und fertig. Ja. Aber bei so einem Pay-Per-View irgendwie hat das einen schlechten Beigeschmack für mich, aber ich meine, letzten Endes kann ja kein Mensch was dafür. Also es gab ja schon Kämpfe, die potenziell hätten besser verlaufen können. Wir hatten Pech mit diesem Warner-Kraus-Kampf, wo er sich da den Knöchel bricht. Das war übel. Und der Doktor noch drauflatscht. Ja, das war also, kennt man das sonst. Das sah aber auch übel aus. Der ist ja dreimal auf seinen umgeknickten Fuß getreten. Was also, hältst du davon, was Dana White gesagt hat? Man hätte das Handtuch werfen müssen? Man hätte das Handtuch werfen müssen. Ich habe das mit Sandra gesehen. Hat sie das Handtuch geworfen? Sie hat das Handtuch instant geworfen. Hat sie was drunter gehabt? Sie sich um den Kopf gewickelt hat. Nein, ich habe das gerade so ein bisschen nebenbei laufen lassen, habe mir den Kampf angeguckt und sie hat es nebenbei so ein bisschen rumgewieselt. Dann habe ich das gesehen. Das kann doch nicht sein. Der kippt die ganze Zeit von selbst um. Habe ihn nochmal zurückgespult und habe ihn nochmal angeguckt. Und hat sie das auch gesehen. Hat gesagt, das macht ja keinen Sinn. Hat sie auch recht. Das macht doch keinen Sinn. Da machst du nur noch mehr in den Arsch im Fuß und dadurch fällt er wahrscheinlich noch länger aus. Also da hätte man definitiv das Handtuch werfen müssen. Aber ich fand, dass Jamie Warner, also es war jetzt nicht so, dass er sich gut geschlagen hat, dennoch. Er hatte, es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, also wo er mal einen Schwinger rausgelassen hat oder so, oder auf dem Boden, wo ich dann dachte, naja, wenn er jetzt irgendwie den Typen richtig zu packen kriegt, vielleicht geht dann noch was. Ich kann das schon verstehen, dass wenn du dich so lange auf den Kampf vorbereitest und mit dem Ding, dass er ja auch 3-1, also 1-3 eigentlich, so rum, 1-3 in der UFC ist, also es sieht nicht allzu gut für ihn aus, dass man dann vielleicht ja auch so ein bisschen darüber dann hinweg sieht und denkt, ich muss da jetzt durch. Ich muss jetzt alles versuchen, um in dieser ersten Runde ja da noch eine Art Wunder zu... Hat der Knöchel gebrochen oder was war da? Ja, ja, sogar einen doppelten Knochenbruch irgendwie, aber genau weiß man noch nicht, oder es wurde noch nicht bekannt gegeben, welcher Knochen da jetzt betroffen ist. Und ein Bänderriss auch noch, also das ist schon... Ist scheiße. Ist einfach dumm gelaufen. Kann man nicht anders sagen. So. Und ansonsten die Card. Es gab immer mal wieder so ein paar schöne Sachen. Ich muss mir kurz mal die Card hier aufrufen, damit ich weiß, über was ich rede. Ich kann dir sagen, welchen Fight ich doch sehr unterhaltsam fand. Das war der Mitsugaki-Rivera-Fight. Ach so, natürlich, ja. Vor allen Dingen das Finish, das war echt ganz geil. Also mir hat das gut gefallen und mich hat es auch für Mitsugaki gefreut. Gut, dass du Mitsugaki ansprichst. Das ist der jetzt so ein bisschen gehandelt wird als Zwischengegner, sage ich einfach mal, für Hennen Burrow. Es sieht dann heraus, dass man Dillashaw gegen Asun Sao macht als erstes und Burrow gegen Mitsugaki und dann der Gewinner gegen den Gewinner Dillashaw gegen Asun Sao. Wie findest du die Variante? Finde ich gut. Wobei Mitsugaki, glaube ich, untergeht gegen Hen Burrow. Ja, würde ich auch sagen. Aber die Frage, wir haben es auch das schon in der Fight-Ausgabe kurz angesprochen. Wie ist das, wenn du nach so einem ersten Knockout, den du erleiden musstest, zurückkommst? Und du weißt jetzt, also du und deine Gegner wissen, okay, der ist nicht so unbesiegbar, wie alle denken. Und man weiß jetzt, wie man dich besiegen kann, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist ja jetzt dann auch, der Typ hat halt in wirklich 35 Kämpfen noch nie, der hat noch nie durch Knockout verloren. Er hat nur einmal verloren, das war auch noch durch eine Decision, sonst nie. Das ist eigentlich schon... Nichtsdestotrotz ist ja Hen Burrow, trotzdem er jetzt weiß, dass er menschlich ist, sage ich mal, oder dass er auch verlieren kann, dass auch aufgrund dessen, dass er das jetzt weiß, ist er ja per se jetzt kein schlechter Mixed Martial Artist mehr. Das ist also richtig, aber da erinnere ich an Jake Ellenberger, da habe ich in der News-Ausgabe am Samstag was drüber erzählt. Der sagt, wir sind alle auf so einem hohen Level, dass eigentlich nur noch das Mindset entscheidet. Und das glaube ja. ich auch. Also, dass ja. die sich nicht mehr so extrem, was die Skills her, angeht, unterscheiden. Also zumindest dann die jeweiligen Top 5 ihrer Division. Und dass da viel Selbstvertrauen und das Glauben an sich selber ausmacht. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Faktor. Also einfach so dieses, das kennst du doch auch vom Fußball. Als es bei Bayern gelaufen ist, ist es bei allen gelaufen. Ja. Und als sie da die Schwächephase hatten, hatten alle diese Schwächephase. Ich meine, das kann ja nicht nur daran liegen, dass die auf einmal das Fußballspielen verlernen. Und genauso, ich bin gespannt. Also für Burrow ist es ein Härtetest, definitiv. Aber ja, absolut, absolut. Der ja, Mitsugaki hat ja auch eine 5-Fights-Winstreak, ne? Absolut. Und siehst du, Mensch, ich habe doch so tolle Facts. Da habe ich da auch noch irgendwas über Mitsugaki zusammengetragen, was ich hier an der Stelle mal unterbringen könnte. Da gab es nämlich noch irgendwie einen beeindruckenden Fakt zum Thema Mitsugaki. Aha, 5-Fights-Siegesserie. Das ist die zweitlängste im Bantamweight hinter Rafael Assunção. 9 Siege in der UFC und WEC sind die zweitmeisten hinter Scott Jurgensen, der hat 10 und Burrow und Cruz haben auch 9. Mitsugaki 6 seiner 7 Siege durch Decision gewonnen. Naja gut, das ist jetzt also dann doch nicht so beeindruckend, wie ich das gerade verkündet habe. Ja, aber das wäre ein schöner Kampf, da hätte ich Lust drauf. Ein Thema, was ich auch noch ansprechen will, ist natürlich Robbie Lawler, der sah ziemlich beeindruckend aus gegen Jake Ellenberger, wenn du mich fragst. Mhm. Mhm. Ich habe mir von Jake Ellenberger ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, wir können jetzt sagen, dass Jake Ellenberger wahrscheinlich überbewertet ist oder war. Also da kam halt überhaupt nichts. Das war wie im Rory McDonald Fight. Es kam nichts von ihm. Ja, richtig. Der hat fast darauf gewartet, abgeschlachtet zu werden. Ja, das also so kannst du, finde ich, nicht gegen... Nein, gerade gegen den McDonald, Quatsch, Lawler. Nee, das geht für mich nicht. Das echt, geht nicht, also, nee. Beeindruckend, 23 Siege von Robbie Lawler, 19 durch K.O. Das ist natürlich... Da weißt du, auf was du achten musst, sage ich jetzt mal als Gegner. Und das ist ja auch das Phänomenale. Man weiß, was seine Stärken sind, aber es gelingt trotzdem kaum jemanden, diese Stärken auszumerzen von ihm. Also das ist schon sehr beeindruckend. Muss man sagen. Und wie beeindruckend das ist, unterstreicht noch ein anderer Fact. Jake Ellenberger hat in 37 Kämpfen erst zum zweiten Mal durch Knockout verloren. Mhm. Das zeigt ja auch nochmal, wie stark die Performance von Robbie Lawler war. Der übrigens zwar von Dana White erstmal ganz hoch auf den Thron gehoben wurde und Dana hat ja gesagt, das ist mein neuer Nummer 1 Herausforderer für Johnny Hendricks, hat aber gleichzeitig gesagt, ich will noch abwarten, wie der Kampf zwischen Rory McDonald und Tyron Woodley verläuft. Gerüchteweise oder Gerüchte besagen, dass es für Robbie Lawler unter Umständen schon einen neuen Kampf geben wird. Und zwar nicht gegen Johnny Hendricks, sondern gegen fucking Matt Brown. Oh, das wäre... Ja, da will ich sehen. Das wäre... Ja, da bekommt der gute Lawler aber mal richtig schöne Trachtprügel. Ich weiß nicht, das wäre ein richtig großer Kampf, auf den ich mich freuen würde. Da könnte man vielleicht so eine Geschichte machen. Also wenn Rory McDonald gegen Tyron Woodley nicht zum absoluten Desaster wird, dann tendiere ich eher dazu, dass man sagt, wir geben Tyron Woodley oder Rory McDonald dann den Titelkampf gegen Hendricks und auf derselben Card, wenn möglich, auf derselben Card gibt es dann eben noch Matt Brown gegen Robbie Lawler als Number One Contender Fight. Also das, wie du schon richtig erkannt hast, das will man eigentlich sehen. Definitiv. Ja, richtig. Ich möchte auch Matt Brown dann irgendwann gegen Johnny Hendricks sehen, weil ich kann den nicht ab. Hast du den? Ja, ich habe den ja auch jetzt hier bei so Interviews auf Ground and Pound gesehen von der FIBO oder wie das heißt. Und der Typ geht mir auch so tierisch auf die Eier. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Der hat so ein komisches Verhalten, was ja, der ist ganz so. Wenn ich jetzt schon wieder daran denke, dass er beim nächsten Pepe wieder da an seine dreckige Plastikflasche reinrotzt, da kriege ich einen zu viel. Da muss aber auch Dana White mal was sagen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn der jetzt in Berlin wäre, dann hätte ich die Hammelbeine langgezogen. Ja, dann hättest du mal richtig schön den Ziegenbart langgezogen. Das, also, ja, bei Jake Ellenberger muss man vielleicht noch dazu sagen, zweimal hintereinander verliert er in der UFC und das ist zum ersten Mal in seiner Karriere, dass er zweimal hintereinander verliert. Mhm. Und wie gesagt, also für mich ist das, was Ellenberger in den letzten beiden Fights gezeigt hat, eigentlich ein Zeichen dafür, dass er nicht so stark ist, wie manch einer dachte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich dachte auch nie, dass der so, so gut ist, aber er wurde halt so hochgejubelt, fand ich. Und dann bin ich halt, sag ich mal, mit auf der Welle geritten und hab gesagt, naja, das wird schon gut sein. Ja, in diesem Fall sage ich, trust the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Ich finde den komplett kacke, den Typen. Also komplett. Ja, also ja, kann man. Ja, was heißt komplett kacke? Es hat mich halt enttäuscht. Der hat schon seine Skills so und hat auch gute Kämpfe gezeigt, aber das jetzt gegen Lawler und davor gegen McDonald, das war halt echt, das war fürchterlich. Kann man hier noch sagen. Ja. Jetzt wollte ich dir ja noch von den Prelims so ein bisschen erzählen. Ja, bitte drum. Also Maike Chiesa fand ich gut gegen Francisco Trinaldo, weil Francisco Trinaldo musst du erstmal so dominant beherrschen. Also Maike Chiesa hat eine Runde 10-8 sogar geholt und das fand ich schon eine outstanding Performance. Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen mit, oh, den muss man im Auge behalten und so. Lass dem erstmal so ein bisschen, ja, auch noch härtere Gegner als Francisco Trinaldo vor die Fäuste bekommen. Aber prinzipiell war ich schon beeindruckt von Chiesa. Tony Ferguson fand ich stark. Ich habe dir ja von Kikuno erzählt, dass der so eine Art unbeatable Guy ist. Und der hat in 30 Kämpfen jetzt erst zum ersten Mal via Knockout verloren. Also das ist schon stark, was Tony Ferguson da gezeigt hat. Also seine ganze Performance war richtig gut. Tony Ferguson ist ein Typ, ich glaube, der ist zum Beispiel underrated, glaube ich, so ein bisschen. Den übersieht man ganz gerne mal. Aber der Kampf an sich, den kann man sich auch nochmal angucken, wenn man die Gelegenheit hat. Also den finde ich mal nicht schlecht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie war der Holzweiß wieder? Ja, nicht so berauschend, fand ich. Also man muss sagen, dass Chico Camus das relativ, nee, clever eigentlich nicht, aber er hat halt genau gewusst, okay, Holdsworth wird versuchen, mich zu submitten und hat alles dafür getan, nicht submitted zu werden. Und dann war es halt immer so ein Ground Game, das nichts geführt hat. Ja, Holdsworth hat den Kampf natürlich beherrscht, aber ja, das ist ein Kampf gewesen, kannst du drauf scheißen. Richtig geärgert habe ich mich über Elia Quintas Niederlage. Leider Gottes hat mein geliebter Elia Quinta verloren. Erste Runde war er richtig gut dabei und es lief eigentlich für ihn ganz gut. Und dann hat Mitch Clark ziemlich geilen Submission-Move angewandt, den Darth-Choke, und also wirklich großartig gemacht und Elia Quinta auch schlafen geschickt. Also wortwörtlich schlafen geschickt. Es war auch okay. Also das war halt auch wieder jetzt nichts, wo man lange drüber reden muss über diesen Kampf, aber es war okay, so wie es lief. Ja, dritte Niederlage für Elia Quinta via Submission. Vielleicht sollte man da mal irgendwie dran arbeiten. ob da in der Defense irgendwie noch was zu verbessern ist. Ich würde mal sagen, ja. Ja, und die Prelim-Geschichte, also die Fight Pass Prelim-Geschichte, ja, das war alles für den Arsch. Also das waren drei Kämpfe, die über die komplette Distanz gingen. Dieser Ying Liang, wo alle immer so abgegangen sind im Vorfeld, der Chinese, ja, das war okay, aber habe ich schon wieder vergessen im Endeffekt. Sam Cecilia gewinnt, Vince Pichel gewinnt, ja, und Punkt. Das war das Event letzten Endes. Ja, wer was ist das noch? Ja? Was meinst du? Grundsätzlich ist es das Geld wert gewesen? Ja, es war es wert, absolut. Also ich hätte mich so angekotzt, hätte ich diesen Main Event nicht gesehen. Ja. Weißt du, aber der Rest, ja, lass ich einfach mal so stehen. Also da habe ich schon bessere Fight Nights miterlebt, muss ich mal so sagen. Und die nächste Fight Night, die ich miterleben werde, die ist definitiv besser. Absolut. Hoffe ich. Ich habe ja auf Twitter mal gefragt, also einfach so in den Raum. Jetzt hatten wir Matt Brown in Cincinnati, wir hatten TJ Dillashaw jetzt in Las Vegas. Ich frage mich wirklich, wer ist der Kämpfer oder wer soll der Kämpfer sein, über den man am Sonntag dann von der Berlin-Card spricht? Da bin ich echt gespannt. Petermännchen. Nee. Ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt aus seinem Gym. Ja. Und? Ja, ist ein netter Typ, ne? Ist ein sehr, sehr netter Typ, aber ich meine, das ist das große Problem hier in Deutschland. Ich glaube, wenn wir mal so Typen hätten wie diese Alpha-Mail-Jungs, ja, einfach so, die charismatisch sind und einfach einen gewissen Lifestyle verkörpern und für Excitement stehen und so, ich glaube, das würde der MMA-Szene oder der UFC eigentlich hier in Deutschland sehr, sehr gut tun. Das ist für mich das größte Problem hier. Das will doch kein Schwein sehen. Also Es gibt mit Sicherheit Fans, die das toll finden. Das ist auch ein starkes Grappling, tolles BJJ, was Sobota da hat. Ist gar keine Frage, ist alles in Ordnung. Aber es ist todlangweilig. Ja, also ich weiß halt, ich habe schon genau im Kopf, wie der Nick Heinkampf verlaufen wird. Der sitzt dann wieder auf Drew Dober. Es gibt so dieses typische Ground and Pound, beide Hooks sind drinne und das war's. So, und das ist nicht unbedingt so spannend wie so ein Kampf, den man jetzt von TJ Dillashaw gesehen hat, der natürlich auch enorm viele Risiken birgt. Und ich verstehe ja, dass ein Sobota oder ein Nick Hein nicht diese Fähigkeiten haben. Aber ich glaube, dass, und das werfe ich denen ja auch nicht vor, sondern ich glaube, das ist das Problem, warum so ein UFC-Event jetzt hier auch nicht großartig, ja, für Excitement sorgt unter den Leuten, weil es fehlt vielleicht dieses deutsche Aushängeschild, wo man weiß, okay, hier geht's rund, der Typ, der delivert immer, es sind spannende Kämpfe, wenn der dabei ist. Wenn es nur eine Shayla Gaff ist, die ein bisschen in der Bantamweight Division abgeht, aber nicht mal das ist ja der Fall. Ja, Frauen, da glaube ich, also bis wir da mal in Deutschland sind, ich weiß nicht, das könnte dauern. Meinst du, dass die Frauen eher eine Chance haben, MMA hier zu etablieren als Männer? Das glaube ich nicht. Ich glaube, du brauchst zuerst die Männer. Das weiß ich nicht, wenn sie erfolgreich ist. Ich meine, irgendwann wurde ja auch Regina Halmich akzeptiert durch ihre Erfolge. Wenn man einfach legit in seinem Sport ist und wenn man da erfolgreich ist und auch ein bisschen noch was darstellt, dann ist da, glaube ich, diese Grenze zwischen Frauen im Octagon, glaube ich, nicht mehr so wild. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich finde, Frauenboxen wurde auch nie akzeptiert, großartig. Du hattest vielleicht Regina Halmich, ja, ist schon richtig, aber das war jetzt also eine von, weiß ich wie vielen, die das mal geschafft hat. Also ich bezweifle irgendwie, dass es über die Frauen geht. Also ich glaube wirklich, wir bräuchten so einen charismatischen Typen, der für spannende Kämpfe steht. Mhm. Keine Ahnung, ob es da überhaupt jemanden gibt, aber wenn ja, dann bitte her damit. Und ansonsten, ja, wir werden am Mittwoch noch mal ein bisschen über die Maincard sprechen, das kann man an der Stelle auch schon mal sagen. Und werden dann noch mal gucken, vielleicht fällt uns dann noch jemand auf, der, ja, der Superstar of the Berlin Fight Night werden kann. Ja. Momentan tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber wie gesagt. Ich hab eine Idee. Ja? Möchtest du das jetzt schon wissen oder am Mittwoch? Kannst du jetzt gerne schon sagen. Ich glaube, der Dolloway könnte was werden. Ja, also der Kampf hat auf jeden Fall Potenzial. Ich habe mir einiges angeguckt von Francis Carmont und der ist gar nicht so langweilig, wie man immer denkt. Der hat schon ein paar legitte Moves drauf. Also das ist ein Kampf, der häufig genannt wird, in letzter Zeit häufig genannt wird in Sachen Fight of the Night so. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass ein paar Leute auf Twitter und so diesen Kampf genannt haben. So richtig kann ich es mir nicht erklären. Aber es ist definitiv so. Es wird häufiger in letzter Zeit genannt. Ich glaube, der Fight wird schön. Ich glaube, ein guter. Ich bin gespannt. Also ich hätte Bock drauf, dass Francis Carmont auch mal eine andere Seite zeigt, als wie die gegen Schielfritzen. Nee, Kostas Philippou. Der war's ja. Wobei, mal ehrlich gesagt, das war auch die beste Art und Weise, wie er gegen Kostas Philippou hätte kämpfen müssen. Denn er wusste, boxenmäßig hat er absolut keine Chance. Kostas Philippou, einer der besten Boxer in der UFC, den kannst du nicht in einem Stand-Up-Fight besiegen. Also du musst versuchen, den zu Boden zu wrestlen. Und das war eigentlich großartig gemacht von Francis Carmont. Der hat im Endeffekt gesagt, okay, ich muss diesen Gegner hier besiegen. Wie es DC bei Hendo gemacht hat. Ja, natürlich ungefähr 38 Mal langweiliger, aber ja. Letzten Endes ging es ihm, glaube ich, nur um den Sieg, weil gegen Jack Ray haben wir schon einen anderen Francis Carmont gesehen. Nicht. Hat er nicht verloren? Hat er verloren. Es war natürlich jetzt auch kein Hennen Brow-Fight, ganz klar, aber das war schon deutlich stärker und interessanter und unterhaltsamer. Gerade dieser Aspekt, dass er seinen Gameplay ein bisschen verändert hat und dadurch aber verloren hat, vielleicht ist er jetzt wieder so ein bisschen in seine alten Verhaltensmuster gefallen. Ich glaube, dass es eine taktische Marschroute war. Also Jacare ist halt auch am Boden stark. Also kannst du dann nicht nur auf dein Ground Game setzen, sondern musst deinen Stil ein bisschen mehr mixen. Und ich denke, Carmont stellt sich da einfach auf seine Gegner ein. Er ist ein extrem guter Grappler und deswegen setzt er natürlich hauptsächlich darauf. Aber wenn er merkt, okay, da sind Leute, die mir am Boden gefährlich werden können, dann glaube ich, dass er da auch im Stand noch ein bisschen was machen kann. Und er trainiert immerhin mit so Leuten wie GSP zusammen bei TriStar. Also da kannst du schon davon ausgehen, dass es den einen oder anderen Tipp für ihn geben wird, der hilfreich ist in so einem Kampf, auch gegen CB Dolloway. Und CB Dolloway zum Beispiel auch ein Typ, der am Boden sehr gut ist. Ich glaube, dass das insgesamt dem Kampf helfen kann, weil in CB Dolloway hältst du nicht über drei Runden am Boden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist ein Kampf, der hat Potenzial, da gebe ich dir recht. Und der wird in letzter Zeit häufiger genannt, habe ich mir vor ein, zwei Monaten nicht vorstellen können, dass man das so sieht. Aber ja, ich komme auch immer mehr dazu, dass das... Nee, ich freue mich auch auf Gegard Mousasi gegen Mark Munoz, muss ich auch sagen. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Die beiden Kämpfe, Main Event und Co-Main Event, das werden schon tolle Kämpfe werden. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Am Samstag findet ja auch noch Ultimate Fighter Finale statt. Da hast du ja überhaupt nichts mitgekriegt, Brasilien, oder? Nein, ich habe mir die erste Folge angeguckt. Also, ich muss sagen, nachdem die Scheiße da durch war mit Jair Sonnen und Wanderlei Silva kloppen sich bei den Weigh-ins, dann gefiel es mir eigentlich richtig gut. Aber bis dahin war diese ganze Sendung immer nur auf diesen nervenden Konflikt zwischen Silva und Sonnen ausgerichtet. Das war natürlich von vornherein klar, dass das so laufen wird. Ja. Aber es geht dir dann irgendwann auf den Sack, wenn jede Kleinigkeit dazu führt, dass du 25 Minuten einer Ultimate Fighter Ausgabe dich nur mit diesem Quatsch umschlagen musst. Irgendwann wird auch Chael Sonnen anstrengend. Ja, wobei das einfach nur dieses, du sitzt da nah und denkst so, ja, Alter, wir haben es doch jetzt kapiert, Mann. Mhm. Also damit meine ich aber die Produktionsfirma. Ich kapier's jetzt endlich. Ja, wir wissen, die können sich nicht, du brauchst nicht zum 6000. Mal zeigen, wie Wanderlei Silva sagt, dass Jair Sonnen ein dummes Schwein ist. Zeig mir lieber was über die Kämpfer. So. Und wenn sie das mehr gemacht hätten, das hätte der ganzen Ultimate Fighter Ausgabe aus meiner Sicht nicht geschadet. Nichtsdestotrotz lief die in Brasilien wirklich hervorragend. Also die hatte ja Top-Einschaltquoten, habe ich ja auch mal bei den News drüber berichtet. Hab jetzt aber vergessen, wie hoch die waren, aber die waren beeindruckend hoch, also zweistellig. Zweistelliger Millionenbereich, muss man dazu sagen. Also das war schon wirklich beeindruckend. Und es gibt auch ein paar Leute, die aus meiner Sicht riesiges Potenzial haben. Unter anderem zwei der insgesamt vier Finalisten. Ja, der eine ist der Antonio Carlos Junior. Ein Typ, der auch von Nova União kommt und der Typ ist, also der kämpft zwar im Heavyweight, aber ich glaube, das ist ein zukünftiger Light Heavyweight Contender, der für den einen oder anderen ein hartes Brett werden wird, das er bohren muss. Wo ist der bei Nova União? Der ist bei Nova União. Ja, dann ist er ja bei Han Barão und richtig, José Aldo mit dabei. Absolut. Schlimmer geht's nicht. Also. Ja. Der ist legit, den finde ich. Da bekommst du was mit. Den finde ich hervorragend. Also da muss ich wirklich sagen, zum Beispiel über den, ja, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht und ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwann, habe ich es nicht mehr ertragen, dass jedes Mal dieses Ding im Fokus stand zwischen Sonnen und Silva. Und was auch tierisch genervt hat bei der Produktion, sie hatten als Sponsor Gillette und jedes Mal, wenn sich irgendeiner geduscht hat, haben sie danach, also du musst dir vorstellen, steht da so eine Deodose, die in die Kamera gedreht wird und Kämpfer XY sprüht sich damit ein, so wie man es aus Werbefilmen kennt. Also so sprüht sich ja kein normaler Mensch ein, ja, wie in der Werbung. Und so haben sie es dann immer gemacht, dann sind sie wieder so draufgegangen mit der Kamera und wieder weg. Und einmal haben sie so ein Waschbecken gezeigt mit gefühlt 36 Deodosen. Da habe ich mir auch so gedacht, also dann blende von mir aus 45 Minuten unten das Logo ein. Also ja, also produktionsmäßig fand ich, ist da noch einiges zu holen bei Ultimate Fighter Brasilien. Aber wie gesagt, dieser Antonio Carlos Jr., großartiger Kämpfer und absolut auch mein Favorit hier, was den Heavyweight-Titel angeht, also Ultimate Fighter-Titel gegen Vitor Miranda, der auch gut rüberkommt, aber der Antonio Carlos Jr., der ist schon legit. Dann gibt's Lyoto, Marcio Alexandre Jr., der kämpft gegen Warley Alves. Und Warley ist, das ist also, ist für mich eigentlich ein Rätsel, wie der nicht schon vorher mal in der UFC auftauchen konnte. Mhm. Das ist der für mich beeindruckendste Kämpfer dieser Staffel. Kämpft im Middleweight und also wenn der sein Zeug zusammenhält, dann ist das ein Future Champion. Ich weiß, das ist jetzt wirklich ein bisschen hochgegriffen, Aber den fand ich so outstanding und dann sagt dasselbe, was ich gerade sage, auch noch J.R. Sonnen. Und dann behaupte ich einfach mal, der hat vieles gesehen schon in seiner Karriere. Und er hat auch gesagt, es gibt hier niemanden, der dich besiegen kann. Es gibt einfach niemanden. Also es ist einfach nur eine Mindset-Frage. Und ich gehe auch davon aus, dass er gegen Lyoto gewinnen wird. Obwohl Lyoto auch 13-0, Wally 7-0, also das wird ein toller Kampf. Auf diesen Kampf freue ich mich riesig. Also überhaupt die beiden Finals finde ich toll. Miocic gegen Maldonado, da bin ich jetzt nicht so gehuckt, aber Miranda gegen Carlos Jr. und Lyoto gegen Wally, die beiden Kämpfe, die finde ich phänomenal. Da freue ich mich wirklich wie kein zweiter. Also da kann ich dir auch empfehlen, dann mal reinzuschauen. Ja, okay. Das ist großartig. Dann dein Kumpel Demian Maia kämpft gegen Alexander Yakovlev. Ja gut, Freedom haben wir Fight. Über diesen Kampf auch schon geredet. Und Honey Jason trifft auf Robbie Peralta. Honey Jason habe ich schon Bock drauf, aber Robbie Peralta, also das wirkt für mich so, als ob der für die Stimmung da sein soll, dass Honey Jason nicht wieder irgendwas zerdrischt in den Katakomben. Ja, komm, wir stellen den Peralta hin, dann gewinnt er. Dann macht er nicht irgendwas kaputt. Das, dann müssen wir nicht wieder so viel renovieren lassen, ja. Ja, also ja, bei dieser Maincard muss ich ehrlicherweise sagen, sind es eigentlich nur zwei Kämpfe, die mich richtig anmachen. Also Honey Jason, ja, ich werde es mir natürlich angucken, weil ich gespannt bin, wie Jason sich weiterentwickelt, ja. Aber die beiden Ultimate Fighter Finals sind großartig. Und was ich auch noch ja kurz sagen muss, es ist ja so, dass letzten Endes die Berlin-Card sind ja die Early Prelims sozusagen für die Ultimate Fighter-Geschichte. Ultimate Fighter wird ja übertragen. Ist das zeitlich oder was? Ja, und es wird übertragen bei Fox Sports One. Im Gegensatz zu Berlin. Berlin läuft nur auf dem Fight Pass. Das ist auch schon eine Ansage. Es ist eine Ansage, aber es ist dann auch wieder eine Ansage, dass Dana sagt, ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin, hat er gesagt. BBI, 21 Uhr, Freitag. Dana White ist auch in Berlin. Stellt er sich zwei Bänke mit uns hin. Ja. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, John Morgan, den habe ich eingeladen, zu unserem Hörertreffen zu kommen, hat mir jetzt aber geschrieben, er kommt doch nicht nach Berlin. Ich weiß nicht, ob es am Hörertreffen liegt, wahrscheinlich nicht, aber er schickt einen Kollegen. Naja, kommen wir auch mit einem Kollegen. Er schickt einen Kollegen? Er schickt einen Kollegen. Zum BBI auch? Naja, also den habe ich nicht eingeladen, ich hoffe nicht. Ach so. Ich wollte mit John Morgan mal Burger essen, er hat ja auch die Figur dafür, glaube ich. Ja? Ja, gut. Ja, das ist der Dicke mit dem blauen Hemd. Du musst, also gerade bei diesem Event, bei 173, hast du genug Zeit gehabt, dir mal das Publikum anzugucken. Also da hättest du John Morgan schon mal sehen dürfen. Okay. Ja, ich guck gerade hier noch die Prelim-Card so ein bisschen durch. Rodrigo Damm gegen Magomedov, ja. Was sind denn die anderen Kämpfer? Wer kämpft denn da noch gegeneinander? Elias Severio gegen Ernest Chavez. Von Hugo Chavez, die Mutter ist das, glaube ich. Paulo Thiago gegen Gashan Umalatov. Genau. Hast schon schön zusammengefasst, den Kampf. Mhm. Kevin Sousa gegen Mark Ediva. Sag mal, sind da... Ah ja, okay, jetzt hier. Ricardo Abrau gegen Wagner Silva. Dieser Wagner oder Wagnau, wie sein Spitzname ist, der war auch gut. Der hat gegen Wally verloren. Der ist auch gut. Den Kampf, den sollte man sich auch mal angucken. Der Demente, an den kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ganz ehrlich. Dann Marcos Rogerio de Lima, der hat auch im Heavyweight gekämpft. Der war auch stark und der hatte einen tollen, tollen Kampf gegen Carlos Jr., gegen Antonio Carlos Jr. Also der ist auch jemand, den man sich angucken sollte, gegen Rick Monstro. Schöner Name, oder? Rick Monstro. Das könnte auch ein interessanter Kampf werden. Ja, das sind zwar Heavyweights, aber ich glaube, dass beide die Möglichkeit hätten, im Light Heavyweight anzutreten. Also der Rick Monstro wird hier angegeben mit 227 Pfund. Also ich glaube, der hätte wirklich bessere Karten im Light Heavyweight, behaupte ich jetzt einfach mal. Weil er so klein ist, oder was? Der ist... Wie groß ist er denn? Ja, super, die geben das einen Inch an. 74, was weiß ich, was 74 Inch sind. Also wenn sie es wenigstens in Fuß angeben könnten. Muss ich mal ganz kurz nachmessen bei meinem Fernseher. Der ist, glaube ich, genauso groß. und Pedro Munhos trifft auf Matt Hober. Ja, okay. Also das Geile bei Brazilian Cards mittlerweile ist, dass mir scheißegal ist, wer da drauf steht. Ich kenne die Hälfte nicht, aber ich weiß, das Event wird gut. Und ich bin mir sicher, dass ich diese Ultimate Fighter Finals auch wieder in die Reihe einfügen werden, tolle brasilianische Events. Da bin ich mir wirklich sicher. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, die sich den Fight Pass zu holen und den Scheiß anzugucken. Das wird toll werden, mit Sicherheit. Und sowieso, ey Leute, wenn ihr bislang, das muss man an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr bislang noch keinen Fight Pass habt, ihr habt 7 Tage for free. Wollte ich gerade sagen, die Trial Geschichte, die kann man jetzt in Berlin oder zum Berlin-Event perfekt mal ausgraben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mal ganz ehrlich. Ja. Das ist wirklich jetzt der Moment, wo man es einfach mal ausprobieren sollte. Ich spiele da immer mehr mit rum, ist mir aufgefallen. Also am Anfang habe ich nur die Events geguckt. Mittlerweile habe ich mir UFC Fit reingezogen mit Mike Dolce, der da ein paar Fitness-Tipps und so gibt. Der ist so ein Choleriker, oder? Nö, das ist ein sympathischer Mann eigentlich. Finde ich beeindruckend, was der da so aufgezogen hat mit seinem Fit-Programm. Also ähnlich wie wir im Endeffekt. Mhm. Übrigens, Dennis hat auch aufgrund unseres Podcasts eine Diät angefangen. Ehrlich? Ehrlich. Ja, freilich, das ist ja, ja. Super. Ja. Und was ich ganz oft in letzter Zeit mache, so in Vorbereitung auf UFC Berlin, ist diese Fighting Library durchzustöbern und mir Kämpfer anzugucken, die jetzt auf der Card sind, von denen ich jetzt noch nicht allzu viel gesehen habe. Und das finde ich toll. Das finde ich wirklich hervorragend. Macht riesen Spaß. Und von diesen Kämpfern komme ich dann wieder zu ganz anderen Kämpfern und so. Also da kann man wirklich so einen Abend sich drin verlieren in dieser App. Also ich finde den Fight Pass toll. Ich finde die Umsetzung auf dem iPad nicht ganz so gelungen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher unzufrieden, aber es geht. Es geht. Also vom Handling her fand ich WWE Network deutlich angenehmer. Aber es geht. Also du musst halt irgendwie wissen, nach was du suchst. Das ist so ein bisschen ein Problem, finde ich. Also du stößt sehr, sehr selten nur zufällig auf irgendwas. Mhm. Und das finde ich schade, weil da liegt halt so viel rum, denke ich mal, von dem ich gar keine Ahnung habe, aber eigentlich unbedingt mal sehen will. Ja, wenn ich halt davon wüsste. Aber insgesamt, Fight Pass, holt euch jetzt diesen scheiß Fight Pass. Mein Gott, sind 8 Euro im Monat, also das muss drin sein. Und ihr kriegt jetzt 2 großartige Events. Gut, genug vom Fight Pass geschwärmt. Gibt's eigentlich sonst? Hast du die News schon gehört, Chris? Ich habe die News noch nicht gehört. Wann denn? Du hast ja was von Samstag, die auch nicht? Nein, wann denn? Und die denn? Von heute auch nicht? Nein. Hast wann du wenigstens denn? Mal die House Edition gehört von den Workout Beats? Ja, halb. Finde ich gut. Besser als die anderen? Ja, besser finde ich die. Ja, es ist ja jetzt, also Leute, jetzt sind wir im Endeffekt mit der Sendung schon durch. Ja. Jetzt gibt's Eigenwerbung, aber das muss an der Stelle mal sein. Es ist ja letzten Endes, was jetzt abgeht in den nächsten Tagen, ist ja Content Mania letzten Endes. Content Mania, ja. Also heute 3 Sendungen. News, Fight-Ausgabe und jetzt unsere reguläre Ausgabe. Ja. Morgen schaukeln wir uns die Eier, das muss auch mal drin sein. Ja. Dann am Mittwoch Berlin-Spezial. Wir gehen die Maincard durch. Ja, Berlin Tag und Nacht. Und damit schwerer wird, müssen wir alle Namen rückwärts aufsagen. Mhm. So, also Mittwoch werdet ihr wirklich ultimativ dann auf UFC Berlin von uns eingestimmt. Donnerstag früh geht's mit dem Flieger nach Berlin. Pass mal auf, jetzt muss ich dich mal was fragen. Und zwar habe ich mir ja überlegt, irgendwie will ich so Coverage haben von Berlin. Aber nicht so dieses, was man halt so kennt, sondern ein bisschen anders. Oder eigentlich kennt man es auch. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich so eine Art kleines Tagebuch mache und danach was zusammenschnippel, das, sag ich mal, so Videoblog-mäßig rüberkommt. So Audioblog. Ähnlich wie diese Dana White-Geschichten. Natürlich ja, nicht so geil wie produziert, du, aber... Wie du es beim Bayern gegen Dortmund-Finale gemacht hast. Ähnlich so, ja, aber halt dann über diese 4-5 Tage. Mhm. Und zum Schluss gibt's dann Footage oder ein Podcast dazu irgendwie. Muss ich mal gucken, was da möglich ist. Aber sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Ich bin wirklich völlig mittlerweile davon weg, Interviews zu führen. Ich habe sogar die Möglichkeit, mit Alexander Gustafsson zu reden, Chris. Siehst du? Habe ich aber jetzt noch nicht drauf geantwortet, auf diese Mail. Also die kommt nicht von Alexander, aber von den Presseleuten. Also die sind nicht direkt von der UFC, sondern die UFC hat ja eine Presseagentur beauftragt, ja, hier in Deutschland und so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das jetzt auch wieder gesehen, ich habe in Vorbereitung auf dieses Berlin-Event mir einige Interviews von den Kämpfern angeschaut, die dann auch von so Podcastern wie mich besucht wurden und so. Ey, das ist fürchterlich. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es besser kann und ich mache einfach nur Sachen, wo ich davon ausgehe, dass ich sie besser kann als andere. So, und das kann ich nicht. So, und das hängt zum einen mit der sprachlichen Barriere zusammen, da bin ich ganz ehrlich. Mein Englisch ist sehr, sehr gut, aber viele Kämpfer können halt nicht gut Englisch und ja. Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. So. Und ich bin völlig weg davon. Vielleicht ergibt sich dann dennoch was. Mal gucken. So, also, jetzt sind wir dann bei Donnerstag, da komme ich in Berlin an mit dem Flieger. Dann habe ich erstmal ein Problem, weil letzten Endes habe ich dann Freizeit. Alle Läden sind zu und im Hotel nehmen sie mich erst ab 15 Uhr auf. Habe ich heute mitbekommen. Werde ich wahrscheinlich ins Kino gehen mit meinem Koffer. Dann werde ich abends, da weiß ich noch nicht so genau, also entweder gehe ich abends zum Pizza Hut, ich weiß, dir kommt's gerade hoch, ich freue mich schon auf meinen Käserand und werde dann noch eine News-Ausgabe aufnehmen mit den aktuellen Geschehnissen der letzten Tage. Weiter geht's dann am Freitag. Am Freitag sind ja dann die Weigh-ins und Q&A und Autogrammstunde und so ein Scheiß. Da freue ich mich ehrlich gesagt so, also die Weigh-ins, da freue ich mich sehr drauf, aber Q&A und Autogrammstunde my ass. Aber ich hoffe irgendwie, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, da so ein bisschen schon zum ersten Mal so hinter die Kulissen gucken zu können. Ich glaube nicht, dass mir das gelingt, aber ich würde es toll finden, wenn man mal gucken könnte, wie das hinter dem Vorhang bei den Weigh-ins so abläuft. Das würde mich echt mal interessieren. Aber wahrscheinlich klappt das nicht, weil da gibt's keine Akkreditierung dafür und wahrscheinlich brauchst du dann einen Presseausweis oder sowas. Keine Ahnung, lass ich auf mich zukommen. Und dann bin ich mittlerweile richtig gehuckt auf dieses Hörertreffen um 21 Uhr. Ich sage gleich dazu, ihr müsst euch nicht mehr anmelden, denn ich habe gefragt, wie es da aussieht mit Tische reservieren. Hat der zu mir gesagt, wir sind nur ein kleiner Burgerladen, wir haben ein paar Bänke und Stühle vor dem Laden stehen und das war's. Also sprich, wenn ihr kommen wollt, kommt einfach, nehmt eine Stunde mit. Es könnte eine Weile dauern, bis wir unseren Burger kriegen. Es ist der beste Burgerladen in Berlin und wir besuchen den um 21 Uhr am Freitagabend. Also es könnte eine Weile dauern. Guckt, dass ihr vorher ein paar Kohlenhydrate zu euch genommen habt und nehmt irgendwie so ein Isopack mit, falls es euch umhaut. Also es könnte eine Weile dauern. Ich habe mir zusichern lassen, dass wir spätestens um 17 Uhr zur Hallenöffnung fertig sind, aber meine Hand dafür möchte ich nicht ins Feuer legen. Dann gibt's am Freitag, entweder mache ich mit den Jungs, die bei dem Hörertreffen anwesend sind, einen kleinen Podcast oder ich mache für mich dann abends im Hotelzimmer nochmal einen. Deine Meinung dazu, würdest du das cool finden, so mit den Hörern? Ja, absolut, natürlich, ja. Werde ich dann vor Ort mit den Jungs besprechen, ob die überhaupt Bock da drauf haben. Aber vielleicht können wir so eine kleine Preview dann nochmal machen. Also nicht für die Kämpfe, sondern was man sich so erwartet und wie man die Weigh-ins fand, sowas. Ich glaube, das könnte auch ein paar Leute interessieren. So, jetzt geht's weiter, Chris. Dann kommt Samstag. Ich bin so tierisch gespannt darauf, wie das alles abläuft, da in den Katakomben und ob ich auch wirklich reinkomme. Ich sehe es ja schon, wie ich da dastehe mit meiner Nummer und die sagen, ja, stehst du aber nicht auf der Liste. Sag ich, aber ich hab doch hier, Alter, mir scheiße, ja, rufen doch anderen den Arbeit, den Kasper. Ja, nee, aber ich stehe, hau ab, du Hampelmann. So, und dann hole ich mir für 72 Euro eine Karte und sitze neben zwei so fetten UFC-Fans, die ganze Zeit Nachos fressen. Dumm Schweine. Ja, wenn das der Fall ist, gibt's ab dem Moment keinen Podcast mehr. Also jedenfalls für diese Berlin-Geschichte. Wenn's so läuft, wie ich mir das vorstelle, ist danach auch alles möglich. Ich meine, ich weiß, dass der Herr Storkinger nicht allzu weit von mir entfernt sitzen sollte, weil der sitzt ja, glaube ich, in Reihe 3. Und vielleicht kann man da nochmal kurz dann miteinander quatschen, wie er das Event fand, sowas in der Art. Wie würdest du sowas finden oder willst du dann nur meine Expertise hören? Ach, du frag da doch mal Average-Typen. Ja, da tue ich mich ja immer so ein bisschen schwer. Es liegt halt einfach daran, ich brauche da jemanden mit mir zusammen an meiner Seite. Weil, ja, fühle ich mich einfach wohler. Und Sonntag gibt's dann nochmal einen kleinen Podcast, so mit so einer Art kleinen Nachklapp. Und dann fahre ich nach Hause mit dem Zug. Und ja, das war's. Darauf freue ich mich. Ach so, und dann gibt's am Sonntag noch eine neue MMA Radio Fit Workout Beats Folge. Ist ja der 1.6. Mach ich auch noch nebenbei. Das ist unfassbar, oder? Bin ich heute schon dabei gewesen, die Tracks rauszusuchen. Großartige Tracks ausgewählt. Also einen absoluten Klassiker, der kommt ganz zum Schluss. Habe ich mir jetzt vorgenommen, dass der letzte Track immer so ein kleines Bonbon werden wird. Oh. Ja, habe ich was Schönes ausgesucht. Aber es sind wirklich tolle Tracks dabei. Also das muss ich an der Stelle jetzt mal rauslassen, weil es ist in mir drinne. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geladen ich bin an Ideen und was ich alles machen möchte. Ich bin so ich bin so geladen und habe das Gefühl, dass ich aus Berlin wiederkomme und den Podcast hier beende. Also, ich kann gut sein. Nächste Projekt ist aber schon in den staatlichen. Ist also schon in den staatlichen Gedanken. Ja. Da lass mal nichts anbrennen. Eins muss ich noch ganz kurz loswerden. Ich bin natürlich jetzt, sag ich mal, nicht der allergeilste Programmierer, das ist mir schon klar. Aber auf mmaradio.de/UFC Berlin, da versuche ich euch immer mit aktuellen Berlin-Updates zu versorgen. Und zwar alles, was ich da so finde, Twitter und keine Ahnung wo, poste ich da hin und ihr könnt einfach, ja, wie so eine Art Timeline entlang scrollen und gucken, was da so passiert. Ich sehe jetzt gerade, dass Nick Hein seine PlayStation offensichtlich verkauft hat, denn der Beitrag, dass er seine PS3 verkaufen möchte, wurde von Facebook gelöscht oder von ihm selber, sei es drum. Aber ja, das habe ich mir auch so ein bisschen vorgenommen, dass man da immer mal wieder vorbeigucken kann. Unter Umständen veröffentliche ich da dann auch Wine-Videos von mir, wenn ich irgendwo rumlatsche, wo es UFC Berlin-Relevantes zum Filmen gibt. Oder mein Audiobuch, irgendwie sowas halt. Guckt da ab und zu mal so ein bisschen vorbei. Ich glaube auch, dass auf unserer Seite das ganz schön dargestellt ist, was euch am Samstag, Freitag und so weiter erwarten wird. Es gibt einen kleinen Timetable, wo man immer kurz mal nachgucken kann, was ist eigentlich wann. Also ich meine, so bescheuert kann man eigentlich nicht sein, dass man es nach einmal lesen sich nicht merken kann, aber gut. Ja, also wir versuchen euch da jetzt irgendwie, wir nehmen einfach den ganzen Kack jetzt mal mit. Ja, wir ziehen das jetzt einmal richtig durch und dann gucken wir mal, was der Payoff letzten Endes ist. Und wenn wir der Meinung sind, das hat sich gelohnt, für uns hauptsächlich, uns hat's riesen Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht fahren wir dann doch mal irgendwo ins Ausland und gucken uns da ein Event an, oder Chris? Ja, absolut. Am liebsten natürlich nach Stockholm. Genau, das wäre natürlich großartig, aber ich hätte auch nichts gegen England einzuwenden. Also das, ja, gut. Nee, überhaupt nicht. Aber Schweden ist das coolere Land. Nicht vergessen, es gibt eigentlich schon die neue Ausgabe, oder? Die ist was schon denn? Online hier, 4-Ecken-2-Elfer. 4-Ecken-2-Elfer ist heute online gegangen. 34 knallharte Minuten, Nonsens. Geht da noch ein bisschen vorbei, schauen und, aber ich denke mal, contentmäßig habt ihr genug. Habt einfach genug Content. Reicht. Im Prinzip braucht man gar nichts anderes noch nebenbei. Gut. Mehr habe ich nicht zu vermelden. Ricky? Ich bin so packed. Also ich bin so. Du bist jam-packed. Jam-packed. In diesem Sinne, jetzt rufe ich noch irgendwie schnell bei Gegard Mousasi an und dann sage ich mal jetzt schon Tschüssi. Du auch, Chris, eigentlich? Sagst du auch Tschüss? Ja, dann im Grunde genommen dann auch. Wenn du mich so nett fragst, Tschüss.